So, liebe Freunde, Dankeschön. Es ist jetzt 70. So viele Lieder über früher, so viele Stories über was wir erwähnen. Hör das wieder und wieder, sind die guten Mann. Hey! Hey! Johannes Holling! Alle Ohren eingefroren, weil keiner mehr schien, keiner. Das Zeitgefühl geht verloren. Vielleicht der Augenblick kann nur gewinnen. Der Kopf schickt dich vor zurück, doch wichtig ist, dass du dazwischen bist. Die Zeichen stehen auf jetzt. Was gestern war, das gilt. Und morgen noch so weit weg. Nur der Moment ist wirklich. Die Zeichen stehen auf, yeah. Yeah. Wir wollen uns irgendwann erinnern. Wir wollen, dass man unsere Spuren sieht. Wir können das Schicksal nicht ändern. Vielleicht ist das hier auch das letzte Lied. Der Kopf schickt dich vor zurück, doch wichtig ist, dass du dazwischen bist. Sing mit! Die Zeichen stehen auf jetzt, was gestern war.